CD Wissen präsentiert Große Frauen und Männer der Weltgeschichte, Teil 14. Menschen, die den Verlauf der Geschichte verändert oder entscheidend geprägt haben. Feldherren, Politiker, Philosophen, Künstler, Schriftsteller, Forscher, Musiker und Erfinder werden porträtiert und vor ihrem historischen Hintergrund dargestellt. Hören Sie die Lebensgeschichten bedeutender Persönlichkeiten von der Antike bis in die Gegenwart. CD Wissen ist auch im Abo oder als Sammeledition erhältlich. Nähere Informationen finden Sie im beiliegenden Booklet und unter www.hörkiosk.de. Napoleon Bonaparte, 1769 bis 1821. Napoleon. Napoleon. Napoleone. Bis heute ist dieser Name Inbegriff von Ruhm und historischer Größe, aber auch von maßloser Selbstüberschätzung und Tyrannei. Aus einfachen Verhältnissen steigt ein junger Korse auf zum Herrscher über Frankreich und den ganzen europäischen Kontinent. Er vollendet und überwindet die Französische Revolution, schiebt die Welt des Ancien Regime beiseite wie eine verstaubte Kulisse und verhilft dem Bürgertum erst in Frankreich und dann in Europa zum Durchbruch. Seine atemberaubenden militärischen Siege und das staatsmännische Geschick, mit dem er die Neuordnung Europas vorantreibt, hinterlassen tiefe Spuren in der Weltgeschichte. Napoleon wird in einem Atemzug genannt mit Alexander dem Großen und Julius Caesar. Es ist kurz vor Mittag, als an einem heißen Augusttag des Jahres 1769 auf der Mittelmeerinsel Korsika in Ajaccio der kleine Napoleone geboren wird. Er ist der zweite Sohn von Maria Letizia Ramolino und Carlo Maria Bonaparte, einem adeligen Advokaten. Sie werden noch 11 weitere Kinder haben, von denen jedoch nur 8 die frühen Kindheitsjahre überleben. Eine große politische Karriere ist Napoleon nicht in die Wiege gelegt. Der Vater ist durch seinen Beruf als Rechtsanwalt ein Mann mit vielen Verbindungen auf der Insel, lebt mit seiner großen Familie aber in ärmlichen Verhältnissen. Nur dank eines königlichen Stipendiums, das Ludwig XVI. Für verarmte, aber verdiente französische Adelige ins Leben gerufen hat, erhalten der 10-jährige Napoleon und sein älterer Bruder Joseph eine militärische Ausbildung an der Kadettenschule von Brienne und der Militärschule von Paris. Die Schulkameraden, junge Leute aus gutem Hause, hänseln Napoleon wegen seiner Körpergröße und seines korsischen Akzentes. Er ist ein nur mittelmäßiger Schüler. Er weigert sich, Latein zu lernen, ist aber in Mathematik ausgesprochen talentiert. Zu seiner liebsten Beschäftigung zählt jedoch das Lesen. Sein Repertoire umfasst so bedeutende Philosophen wie Rousseau und Montesquieu. Corneille kann er sogar auswendig rezitieren. Im Februar 1785 stirbt der Vater mit nur 39 Jahren an Magenkrebs. Napoleon ist tief traurig, bewahrt aber Haltung und lässt sich vor seinen Mitschülern nichts anmerken. Um sein Studium möglichst schnell abzuschließen und die Rolle des Familienoberhaupts übernehmen zu können, entwickelt er einen unwahrscheinlichen Ehrgeiz. Alle Prüfungen meistert er mit Bravour und ist so bereits im Alter von 16 Jahren Leutnant der Artillerie. Napoleon zeigt sich der militärischen Ausbildung, die er genossen hat, mehr als würdig. 1793 feiert er seinen ersten großen militärischen Erfolg. In einer Schlacht gegen die Briten gelingt es ihm, den strategisch bedeutenden Kriegshafen Toulon zurückzuerobern. Die Gegner mit ihrer zahlenmäßig überlegenen Flotte müssen den Rückzug antreten. Napoleon ist der neue Held Frankreichs. Digommier, der Oberbefehlshaber, lobt den kleinen Korsen in den höchsten Tönen. Ich finde keine Worte, um Bonapartes Verdienste zu beschreiben. Als Anerkennung für seinen grandiosen Sieg wird Napoleon zum Brigadegeneral befördert. Politisch fühlt sich der junge Korse in jenen Tagen den Revolutionären um Robespierre nahe. Eine Gesinnung, die ihn in größte Gefahr bringen sollte. Nach Robespierres Hinrichtung im Juli 1794 entkommt Napoleon selbst nur knapp dem Tod durch das Fallbeil. Er wird stattdessen in ein Gefängnis gesteckt und trotz seiner militärischen Verdienste aus der Armee ausgeschlossen. Doch Napoleon hat das Glück bald wieder auf seiner Seite. Der neuen Regierung in Paris droht die Entmachtung durch die Royalisten. General Barras soll den Aufstand beenden. Und dazu nimmt er sich ausgerechnet den vom Militär ausgeschlossenen Napoleon zur Seite. Dieser hatte ihn bei der Seeschlacht von Toulon so sehr beeindruckt, dass Barras fest davon überzeugt ist, nur mit Hilfe Napoleons die Regierung schützen zu können. Und der Korse enttäuscht ihn nicht. Obwohl seine Armee zahlenmäßig weit unterlegen ist, schlägt er den Aufstand nieder. Er wird als Retter der Republik und des Vaterlandes gefeiert und ist rehabilitiert. Auch privat sollte sich das Blatt des inzwischen 27-Jährigen zu seinen Gunsten wenden. Bislang wurde dem schmächtigen Korsen mit seinem eher ungepflegten Äußeren von Frauen nicht viel Beachtung geschenkt. Zur Gemeinschaft um General Barras gehört aber auch Joséphine de Beauharnais, mit der er nun immer öfter zusammentrifft. Napoleon verliebt sich in die anmutige und umgängliche Frau. Sie ist zwar schon 32 Jahre alt und Mutter zweier Kinder, aber ihre einflussreiche Familie sichert Napoleon die angestrebte gesellschaftliche Stellung. So führt er sie am 9. März 1796 vor den Traualtar. Für den Sieg über die Royalisten erhält er als Belohnung den Oberbefehl über die in Italien kämpfenden französischen Truppen. Hier sollte sich zum ersten Mal Napoleons militärisches Genie zeigen. Für die entscheidende Schlacht klügelt er den Schlachtplan en Detail aus und plant ihn auf die Stunde genau. Er greift die österreichische und die italienische Armee getrennt an. Erbittert kämpft er mit seinen Männern 96 Stunden lang. In insgesamt 4 Schlachten führt er sie von einem Schlachtfeld zum nächsten. Er greift immer gleich von mehreren Seiten an und kreist so den Gegner ein. Italien und Österreich werden geschlagen. Am 15. Mai 1796 zieht Napoleon in Mailand als Sieger ein. Schnell wird er zum Abgott seiner Truppen, die überzeugt sind, unter diesem Mann unbesiegbar zu sein. Dass dem nicht ganz so ist, zeigt sich in dem militärisch ruhmlosen Ägyptenfeldzug, bei dem er seine Truppen unverrichteter Dinge zurücklässt. Er setzt nach Frankreich über, denn in der französischen Hauptstadt tobt noch immer die Revolution. Die Bevölkerung begrüßt ihn als ersehnten Retter. Tatsächlich braucht der machthungrige junge Mann nur einen Monat, um mit Hilfe seines Bruders Lucien und so klugen Köpfen wie Talleyrand und Fouché die amtierende Regierung zu stürzen. An den Hauswänden verkünden amtliche Plakate den Wechsel des Regimes. Es regt sich im Volk kein Widerstand. Napoleon ruft der begeisterten Menge zu: »Bürger, die Revolution ist beendet!« Mit dem Staatsstreich gegen das diskreditierte Direktorium macht sich Napoleon am 9. November 1799 zum ersten Konsul Frankreichs. Der zweite und dritte Konsul haben nur beratende Stimmen. Somit hat Napoleon die Macht an sich gerissen. Die französische Revolution ist beendet und die Diktatur Napoleons beginnt. Das nun anbrechende Jahrzehnt, das erste des 19. Jahrhunderts, ist das glanzvollste des genialen Korsen. Es zeigt sich seine wahrhaft cäsarische Doppelbegabung. Er ist nicht nur ein überlegener Feldherr, sondern auch ein politischer Neuerer. Nach dem Blutvergießen der Revolution setzt er deren Forderung nach der Gleichheit aller Bürger in die Tat um und schafft eine innenpolitisch stabile Ordnung. Und das unter hohem persönlichem Einsatz. Napoleon lenkt den Staat als absoluter Herrscher und arbeitet dafür beinahe rund um die Uhr. Er gönnt sich lediglich 4 bis 5 Stunden Schlaf. Frankreich erhält ein straff zentralistisches Verwaltungssystem und ein einheitliches Unterrichtswesen. Mit dem Abschluss des Konkordats mit Pius VII. Im Jahr 1801 macht Napoleon den Klerus durch staatliche Besoldung vom Staat abhängig. Der Tatendrang des Konsuls macht auch vor den Gesetzbüchern nicht Halt. Verärgert darüber, dass seine Leute diese nicht schneller abfassen, diktiert er die Gesetze des Code Civil, eine Art bürgerlichen Gesetzbuches, zum Teil sogar selbst. Der einheitliche Code Civil von 1801 sichert dem Gleichheitsgrundsatz, denn nun sind alle Bürger vor dem Gesetz gleich, eine über Frankreich hinausreichende Bedeutung. Das Volk liebt diesen äußerlich so unscheinbaren Mann. Die erfolgreiche Beendigung des Zweiten Koalitionskrieges und die Friedensschlüsse von Lunéville und Amiens bringen eine kurze Periode allgemeinen Friedens. Die Staatsfinanzen saniert er nach dem Staatsbankrott auf Kosten der besiegten Staaten. Napoleons persönliche Macht steigt immer weiter. Er weiß die Gunst der Stunde zu nutzen und macht sich zunächst zum Konsul auf Lebenszeit. Dann, am 2. Dezember 1804, steht er kurz vor seinem Lebenstraum. Napoleon Bonaparte soll zum Kaiser der Franzosen gekrönt werden. An diesem Tag ist auch seine ganze Familie in der Kathedrale Notre-Dame de Paris anwesend. Sein älterer Bruder Joseph hat vorsichtigerweise unter den Staatsräten Platz genommen. Er fürchtet ein Attentat und will als möglicher Nachfolger auf jeden Fall überleben. Napoleon flüstert ihm zu: »Ach, wenn unser Vater uns jetzt sehen könnte!« Und was er gesehen hätte, das hätte ihn sicher in tiefstes Erstaunen versetzt. Als Napoleon von Papst Pius dem VII. Gekrönt werden soll, greift er kurzerhand selbst zur Krone und setzt sie sich mit einer würdevollen Geste aufs Haupt. Er macht sich damit quasi selbst zum Kaiser. Anschließend krönt er noch seine Gattin. So einen Affront hatte es seit einem Jahrtausend nicht gegeben. Der zur Marionette degradierte Papst tobt. Doch Napoleon I. ist auf dem Höhepunkt seiner Macht angekommen und zeigt ihm die kalte Schulter. Er kontert mit den revolutionären Worten: »Ich fand die Krone Frankreichs in der Gosse und habe sie aufgehoben.« Seine erste Schlacht als Kaiser Napoleon I. verheißt für seine Zukunft nichts Gutes. Er muss im Dritten Koalitionskrieg in der Seeschlacht von Trafalgar eine herbe Niederlage hinnehmen. Wird er das Blatt auch dieses Mal zu seinen Gunsten wenden können? Es ist ein kühler, nebliger Dezembermorgen in Austerlitz im Jahr 1805. Napoleon hat mächtige Gegner. Seinem Heer mit 65.000 Mann stehen 86.000 österreichische und russische Soldaten gegenüber, angeführt von Kaiser Franz II. Und Zar Alexander I. Er hat wieder nichts dem Zufall überlassen. Sein Plan steht lange vor der Schlacht, und die napoleonische Strategie sollte noch einmal aufgehen. Das Gefecht ist bereits im Gange, da gibt Napoleon den Befehl zum Marsch auf die Pratzenanhöhe. Er gewinnt an dieser Schlüsselstelle die Überlegenheit und erobert die Anhöhe. Die Überraschung der Alliierten ist groß. An der Pratzenanhöhe greift er nun mit allen verfügbaren Kräften an. Die Gegner können den schnell vorrückenden Franzosen nicht standhalten und kapitulieren. Napoleon gewinnt die Schlacht, die als Dreikaiserschlacht in die Geschichte eingehen wird, und bedankt sich bei seinen mutigen Soldaten mit einer flammenden Rede. »Soldaten, als das französische Volk mir die kaiserliche Krone auf das Haupt setzte, habe ich auf euch vertraut, um sie auf immer in jenem leuchtenden Ruhm zu halten, welcher in meinen Augen allein ihren Wert ausmacht. Aber im selben Augenblick dachten unsere Feinde daran, sie zu zerstören und sie zu entehren. Und diese Eisenkrone, erobert mit dem Blut so vieler Franzosen, wollten sie mich zwingen, einem unserer grausamen Feinde aufzusetzen. Tollkühne Projekte, welche ihr am Jahrestag der Krönung eures Kaisers vernichtet und zerstört habt. Ihr habt sie gelehrt, dass es viel leichter ist, uns zu trotzen und zu bedrohen, denn uns zu besiegen.« Auf dem Schlachtfeld ist Napoleon erfolgreich. Aber er hat, inzwischen 42 Jahre alt, noch immer keinen Thronfolger. Es spotten schon viele über den Mann, der so viel Außergewöhnliches geleistet hat, dem das Natürlichste der Welt jedoch nicht gelingen mag. als ihm seine langjährige Geliebte, Maria Walewska, mitteilt, ein Kind von ihm unter ihrem Herzen zu tragen, da hat Napoleon den Beweis. Nicht er, sondern seine inzwischen 47-jährige Frau Josephine kann keine Kinder bekommen. Kurzerhand lässt er sich von ihr scheiden. Er denkt allerdings auch keinen Moment daran, seine Geliebte zu ehelichen. Seine Wahl fällt ausgerechnet auf Marie-Louise von Österreich. Sie ist die Tochter des von ihm schon so viele Male geschlagenen Kaisers Franz II. Er erhofft sich durch die Wahl seiner Braut eine dauerhaft friedliche Beziehung zu Österreich. Also eine reine Zweckverbindung? Nun, dem Menschenfänger Napoleon gelingt es, die ihn zunächst hassende Marie-Louise in seinen Bann zu ziehen. Anders als man es erwartet hätte, führen die beiden schließlich eine glückliche Ehe. Marie-Louise schenkt ihm schon im ersten Jahr nach der Eheschließung seinen einzigen Sohn, der ebenfalls Napoleon genannt wird. Der Kaiser liest seiner jungen Gattin jeden Wunsch von den Lippen ab. Stundenlang läuft er neben ihrem Pferd her, wenn er ihr Reitstunden gibt, lernt selbst Wiener Walzer tanzen und isst sich mit der molligen Frau kugelrund. Über seiner Begeisterung für Marie-Louise vernachlässigt der Feldherr seine militärischen Aufgaben auf der Iberischen Halbinsel. Napoleons Machtbereich ist enorm und Frankreich ist so groß wie nie. An allen eroberten Königshäusern hat er Verwandte, verdiente Marschälle und ihm hörige deutsche Rheinbundfürsten eingesetzt. Doch das Glück scheint ihn zu verlassen. Napoleon verliert eine Schlacht nach der anderen. Seine Macht beginnt zu bröckeln. Die besetzten Völker lehnen sich auf und besonders Spanien leistet erbitterten Widerstand. Napoleon plant den großen Schlag. Er möchte das Ruder herumreißen und setzt alles auf eine Karte. Mit der berühmten Grande Armée marschiert er in Russland ein. Seine Soldaten werden immer weiter ins Landesinnere gelockt, tragen die Trikolore sogar bis vor die Tore Moskaus. Doch die Russen haben ihre Stadt bereits in Brand gesetzt. Und so bleibt nur der Rückzug. Und das im tiefsten Winter. Nur ein kleiner Teil seines Heeres kommt wieder im Heimatland an. Ein Teil stirbt vor Erschöpfung oder läuft in eine Falle. Als die Soldaten die Beresina überqueren wollen, schießen die russischen Soldaten mit Kanonen auf das Eis. Qualvoll ertrinken die Männer im eiskalten Wasser. Die anderen fallen der unendlichen Weite des Landes, der Härte des russischen Winters oder den wilden Kosaken zum Opfer. Napoleon wird gerettet. Unruhen in Paris zwingen ihn, seine Soldaten allein zurückzulassen. Nur inkognito kann er in einer Kutsche nach Paris eilen. Doch alles läuft ihm aus dem Ruder. Seine neu aufgestellten Armeen unterliegen in den Befreiungskriegen den verbündeten Nationen. Im Jahr 1814 dankt Napoleon ab und erhält die Insel Elba als souveränes Fürstentum zugewiesen. Ihn hält es nicht lange in der Abgeschiedenheit. Als ihm zu Ohren kommt, dass sich in Frankreich Widerstand gegen den neuen König der Bourbonen regt, kehrt er unter dem Jubel der Bevölkerung für 100 Tage an die Macht zurück. Die Schlacht von Waterloo lässt sein Genie noch einmal aufleuchten, geht aber verloren und Napoleon muss endgültig abdanken. Die Briten nehmen ihn gefangen und verbannen ihn im Oktober 1815 auf die kleine Insel St. Helena. Hier lebt er in einem Schuppen, abseits jeglicher Zivilisation, unter strengster Bewachung und in großer Einsamkeit bis zu seinem Tod am 5. Mai 1821. In diesen letzten 6 Jahren auf der abgelegenen atlantischen Insel bleibt ihm nur der Blick zurück auf ein Leben voll großer Taten. 60 erfolgreiche Schlachten führte er an. Er war Kaiser von Frankreich, König von Italien. Er schuf den Code Civil und beendete das 900-jährige Heilige Römische Reich deutscher Nation, um das moderne Europa zu gründen.

Sein krauses Haar und seine vollen Lippen erzählen jedoch von schwarzen, womöglich auch indianischen Erbteilen. Der früh verwaiste Knabe ist reich. Häuser in Caracas, Kakaoplantagen und Viehherden machen ihn zu einer der besten Partien des Landes. Doch ist er schon früh eigensinnig, freiheitsliebend, flüchtet aus der Obhut mehrerer Erzieher und absolviert sowohl seine Schul- als auch seine Militärausbildung ohne Bravour. Die Kavalierstour für Männer seines Standes führt den 17-Jährigen schließlich nach Madrid, an den Hof Karls IV., wo er in teuren Stoffen als begnadeter Walzer, Tänzer und als Konversationstalent zu glänzen weiß. Hier in der spanischen Kapitale trifft er die Liebe seines Lebens, die 2 Jahre ältere Maria Teresa Rodriguez del Toro. Bolívar heiratet sie, kehrt mit ihr in die Heimat zurück und verliert sie gleich nach der Ankunft an ein Tropenfieber. Ewige Ehetreue bis über den Tod hinaus, dies schwört der trauernde Witwer mit dem ganzen Pathos des romantischen Zeitalters. Tatsächlich wird er nie wieder heiraten. Zurückgekehrt in die alte Welt, in die pulsierende Metropole Paris, pflegt der Venezolaner dennoch ein sinnenfrohes Savoir-vivre mit geliebten und maßlosen Nächten am Spieltisch, flankiert von geistreichen Salongesprächen. 1804 schließlich kommt es zu dem berühmten Treffen mit Humboldt, dann ein Jahr später, wie aus dem Nichts, zu jener theatralischen Szene auf dem Monte Sacro in Rom, wo Bolívar sein viel zitiertes Gelöbnis ablegt. Ich schwöre bei meiner Ehre und dem Gott meiner Väter, dass meine Seele und mein Arm nicht ruhen werden, bis ich die Kette zerbrochen habe, die uns an die spanische Macht fesselt. Unproportional und lückenhaft, so erscheint diese häufig auffindbare Kurzversion des Werdegangs. Rechts und links des Weges finden sich jedoch Indizien, die das Bild abrunden. Bolívar verbringt seine europäischen Jahre nicht nur als Lebemann. Er vertieft sich auch manisch in die Lektüre philosophischer, politischer und belletristischer Klassiker, von der Antike bis zur Neuzeit. Vor allem aber nutzt der Mann aus der neuen Welt die Gelegenheit, seine Theorien über die Legitimität von Herrschaft am konkreten Exempel zu überprüfen. Die absolutistische Monarchie Karls IV. In Spanien, moralisch verkommen wie ihr Ministerpräsident Godoy, der Liebhaber der Königin, kann diese Macht noch Autorität über Spanisch-Amerika beanspruchen? Und was lehrt das Beispiel Napoleons, der als Jahrhundertfeldherr Krieg gegen die Paläste geführt hat, um sich am Ende in Notre-Dame selbst die Kaiserkrone aufzusetzen? Gedanken, die der Aristokrat mit in die Heimat nimmt, wo sie gemeinsam mit den Ideen der nordamerikanischen Revolution längst unter seinesgleichen Fuß gefasst haben. Wir und sie. Diese Worte kennzeichnen die neue Selbstwahrnehmung der Kreolen in ihrem Verhältnis zur iberischen Krone. Steigende Steuerlasten, die Bevorzugung von Spaniern bei der Besetzung der höchsten Ämter, fehlende politische Mitsprache und drückende Exporthandelsbeschränkungen, sie wirken als Katalysatoren des Konflikts. Aber da ist mehr. Nackte Angst vor der Entfesselung jener Gewalt, der sich die kreolische Minderheit hoffnungslos unterlegen sieht. Der Sklaven und vor allem der Mischlinge aus weißem und afrikanischem Blut, sogenannten Pardos, die als freie zweiter Klasse das Volk Venezuelas verkörpern. Wenn die Schwäche der Kolonialbehörden so fassbar ist, wer, wenn nicht die kreolische Nation selbst, soll sich der immer wieder neu aufflackernden Rebellionen erwehren? Als Napoleon Ferdinand VII. Von Spanien 1808 und seinen eigenen Bruder Joseph zum König erhebt, sieht sich die Oberschicht von Caracas zum Handeln gedrängt. In einem Handstreich entmachtet sie den Generalkapitän und gründet am 19. April 1810 eine Junta, ähnlich den gleichnamigen Stadtregierungen im Mutterland. Wie jene gibt auch sie vor, ihre Macht im Namen des legitimen Herrschers auszuüben. Halbheit für Bolívar, der von dem neuen Regime auf eine Werbemission nach London entsandt wird. Der vermeintliche Gesandte eines bourbonentreuen Venezuela tritt dem britischen Außenminister als Vertreter einer unabhängigen Nation entgegen. Mehr noch, Er nutzt die Reise, um Francisco de Miranda, den Anführer des ersten republikanischen Befreiungsversuchs von 1806, in die Heimat zurückzuholen. Lasst uns ohne Furcht den Grundstein für die amerikanische Freiheit legen. Jedes Zögern bedeutet Untergang, klagt Bolívar die Unabhängigkeit schließlich lautstark ein. Am 5. Juli 1811 bekommt er seinen Willen. Allein die föderalistische Republik, die der erste Kongress von Venezuela ins Leben ruft, verkörpert in seinen Augen den Sündenfall. Alles, was er in seinen berühmten Pamphleten vom Cartagena-Manifest bis hin zu seiner Rede von Angostura verdammen wird. Ein loser Bundesstaat nach dem Vorbild der USA? Politischer Selbstmord, solange sich Spanisch-Amerika, wie es Bolívar später nennen wird, in einem Zustand permanenter Infantilität und Uneinigkeit befindet. Sehen die weltfremden Liberalen nicht den unausweichlichen Bürgerkrieg und den Waffengang mit dem Mutterland? Woher nehmen sie die Unbekümmertheit, ätherische Republiken zu importieren? Zuckerbackwerk aus Washington oder Paris, das in der schwülen Tropenhitze ebenso vergehen muss wie im Wind des Andenhochlandes. Dennoch, der gnadenlose Realist im Gewand des visionären Humanisten bekennt sich zu dem ersten unabhängigen Staat, selbst gegen Gottes höhere Gewalt. Als ein verheerendes Erdbeben den Republikanern am Gründonnerstag 1812 den Boden unter den Füßen wegreißt, sind es royalistische Priester, die den verängstigten Einwohnern von Caracas das politische Weltgericht predigen. Bolívar kontert mit der Wut des Freigeistes. Wenn die Natur unseren Plänen entgegentritt, werden wir sie bekämpfen und dafür sorgen, dass sie uns gehorcht. Doch wehe dem, der seinen Rigorismus nicht teilt. Als Francisco de Miranda, der oberste Militärkommandant, vermeintlich eilfertig vor den Spaniern kapituliert, ist es niemand anders als Bolívar, der ihn an der Flucht ins Exil hindert und den Verräter an den Feind ausliefert. Die Zeit der Zauderer ist vorbei. Jetzt naht die große Stunde des wahren Kämpfers. Wir sind ein Mikrokosmos der menschlichen Rasse. Wir sind weder Indianer noch Europäer, sondern Teil von allem. Und die Sache Venezuelas ist identisch mit der aller Amerikaner. Diese Glaubenssätze werden den Befreier über ein Schlachtfeld so groß wie Napoleons Europa führen. Von Anfang an blickt er auf das große Ganze, träumt von einer Allianz der befreiten Nationen Spanisch-Amerikas und strebt danach, seine Heimat Venezuela mit Neu-Granada, dem heutigen Kolumbien, in einem einzigen Staat zu vereinen. Reichtum, Gesundheit, Lebenszeit, all dies wird er dem Kampf um jene Ziele opfern. Einem Höllenkrieg, der Venezuela in 12 Jahren fast 40% seiner Bevölkerung rauben wird. Als Don Simon 1812 aus seinem Exil in Curaçao zurückkehrt, um von Neu-Granada aus seinen Feldzug zu beginnen, ist die Eskalation nicht mehr aufzuhalten. Rassenunruhen brodeln, Kriegsexzesse werfen ihre Schatten voraus. Und nomadische Viehhirten aus der venezolanischen Tiefebene lassen sich aus Hass auf kreolische Landbesitzer als Guerillakämpfer für Spanien anwerben. Bolívar tritt all dem mit brachialer Urgewalt entgegen. Sein erster großer Militärschlag, die sogenannte bewundernswerte Kampagne, ist ein Blitzkrieg lange vor der Erfindung dieses Wortes. In nur 2 Wochen durchbricht seine improvisierte Flotte aus Kanus und einer Handvoll Soldaten die feindliche Blockade am neugranadischen Magdalena-Fluss und drückt anschließend in einem einzigen Siegeszug nach Caracas vor. Der Schöpfer der Zweiten Republik und neue Libertador, wie er ab jetzt genannt wird, verkündet Krieg bis zum Tod. Hinrichtung jedes Spaniers, der die Unabhängigkeit nicht aktiv unterstützt. Gnade für jeden Amerikaner, der die Seiten wechselt. Und er verwirklicht die Drohung, als er das Vorrücken des Feindes im Auge im Februar 1814 800 gefangene Royalisten, einschließlich Kranker und Verletzter, in Caracas exekutieren lässt. Triumphe und Rückschläge kennzeichnen die ersten Kriegsjahre, bis der Hasardeur im Mai 1815 ohne jeden Peso nach Jamaika flüchten muss. Der verhinderte Befreier betrachtet das Exil indes als bloßes Intermezzo, das er, auch im wörtlichen Sinne, überlebt. Ein anderer schläft in seiner Hängematte, als ein bestochener Diener im Auftrag Spaniens seine Messerattacke ausführt. Kann es ein klareres Zeichen dafür geben, dass das Schicksal Bolívar für den Sieg erwählt hat? Enthusiastisch bricht der Libertador 1816 abermals Richtung Festland auf. Lernfähig und notfalls bereit zu Tabubrüchen. Nicht nur, dass der Kreole ausgerechnet Haiti, die Republik befreiter Sklaven, um Schiffe und Waffen für die Expedition bittet. Sicher gelandet, stellt sich der Aristokrat zudem den neuen Mikromatadoren des Unabhängigkeitskampfes, kraftstrotzenden Volkstribunen aus den Mittel- und Unterschichten, Pardos oder Halbindianer, ohne reguläre Militärausbildung, unfähig zu Gehorsam, dafür jedoch allmächtig über ihre Männer. Caudillo heißt jener neue südamerikanische Führertypus, der das politische Parkett nie mehr verlassen wird. Und ein Caudillo ist José Antonio Páez, der Guerillachef aus dem Orinoco-Tiefland, der die Spanier mit seinen Lanzenreitern in Schrecken versetzt. Im Januar 1818 stehen sich der weltgewandte Hauptstädter und der Plebejer erstmals gegenüber. Ein Treffen von nur scheinbar Ungleichen. Bolívar ist Gourmet, doch kann er sich wochenlang von ungesalzenem Fleisch ernähren. Sein Gesäß schätzt Seidenkissen, doch bringt ihm seine Sattelfestigkeit bei Páez Reitern nicht umsonst den Namen Eisenarsch ein. Zäh ist dieser Kreole, dazu ein exzellenter Schwimmer und bemüht, Gleichrangigkeit mit seinem Verbündeten zu demonstrieren. Ein Sancho Panza für Bolívars Don Quixote. So beschreibt der Schriftsteller Carlos Fuentes das arbeitsteilige Bündnis, das schließlich das gigantischste Unternehmen des Feldzugs ermöglicht. Bolívar plant die Überquerung der Anden, um die neugranadische Hauptstadt Santa Fe, die sich später Bogotá nennen wird, im Überraschungsangriff zu erobern. Nach der Durchquerung der heißen Tiefebene, nach Schlamm und Moskitos, sollen seine Männer eisige Berghöhen von über 4000 Metern erklimmen. Die Männer? Nein, auch die Frauen, die mit Kindern oder schwanger im Tross mitmarschieren. Aus Angst vor Fahnenflucht hält Bolívar den Plan jedoch so lange wie möglich geheim, zumal er die kürzeste, aber zugleich schwierigste Passage ausgewählt hat. Eine Andenüberquerung? Gut möglich, aber niemals über die berüchtigte Payasocha-Route mit ihren steilen Geröllpfaden, die Pferd und Reiter den Garaus machen. Dieser Irrtum wird den spanischen Colonel José María Barreiro, der den Zugang nach Santa Fe bewacht, teuer zu stehen kommen. Unzählige von den rund 3000 Soldaten sterben bei der Tortur, darunter ein Viertel der englischen Söldner. Die verbliebene Armee ist jedoch noch immer schlagkräftig und schafft es in der Schlacht bei Boyacá am 7. August 1819, die feindlichen Truppen zu zerschlagen. Der spanische Vizekönig von Neugranada muss unerkannt im schlichten Poncho aus seiner Residenzstadt fliehen. Bolívar, der südamerikanische Hannibal aber, wird von jetzt an ein Territorium nach dem anderen erobern. Auf Neugranada folgt Venezuela. Auf Venezuela die Präsidentschaft Quito, das heutige Ecuador. Und am 26. Juli 1822 kommt es in der Hafenstadt Guayaquil zu jenem Gipfel der Giganten, das sich in der Devise »Es kann nur einen geben« erschöpft. José de San Martín, der Befreier Argentiniens und Chiles, bittet seinen Mitstreiter um Waffenhilfe bei der endgültigen Eroberung des Vizekönigreichs Peru. Am Ende aber ist es Bolívar, der seinen Führungsanspruch durchsetzt, die peruanischen Lorbeeren allein erkämpft und seinen Ruhm durch die Beendigung des Unabhängigkeitskrieges 1824 ins Unermessliche steigert. Das befreite Oberperu nennt sich Bolivien und bittet den Libertador, die Verfassung für den neuen Staat auszuarbeiten. Vor allem aber kann sich Bolívar rühmen, der Schöpfer der staatlichen Einigung Venezuelas, Neugranadas und Quitos zu sein. Der Vater Großkolumbiens, das seit der Gründung 1820 unter seiner Präsidentschaft steht. Das Scheitern der Staatenkonferenz in Panama zerschlägt 1826 die panamerikanische Bündnisidee. Uneinigkeit herrscht jedoch nicht zuletzt innerhalb der bolivarischen Machtsphäre. Peru kämpft gegen Bolivien und Großkolumbien. Venezolanische Separatisten rebellieren offen gegen die zentralistische Regierung, die weit weg in der neugranadischen Hauptstadt residiert. Der größte Feind der großkolumbianischen Verfassung aber ist der Präsident selbst. »Wir hatten nicht genug Zeit, um zu lernen«, wird der Libertador sein staatsmännisches Wirken umschreiben. Seine Zwischenlösung für die instabilen spanisch-amerikanischen Nationen, politische Machtausübung mit dem Schwert in Form von Militärdiktatur, beschwört jedoch bei Zeiten mächtige Feinde herauf. Allen voran Francisco de Paula Santander, der Vizepräsident, der in der Hauptstadt die Stellung hält. Der Rechtsexperte ist die graue Verwaltungseminenz hinter dem Macher Bolívar, der Requisiteur für den Helden des Kriegstheaters. Und der Verfechter der legalen Gesetzesordnung, die der Libertador während seiner Feldzüge permanent mit Füßen tritt. Bolívar reklamiert diktatorische Notstandsvollmachten, Kraft derer er in den eroberten Gebieten nach eigenem Gutdünken waltet. Er verachtet den Kongress, der ihn mit zivilbehördlichen Schikanen am militärisch Notwendigsten hindert. Und er will sein vermeintliches Allheilmittel, die komplizierte Verfassung Boliviens, überall zur Geltung bringen. Ein Lebenszeitpräsident, der seinen Nachfolger selbst ernennt. Eine Monarchie ohne Monarch, die rassische Gleichheit und gesetzliche Gleichberechtigung mit starker Hand von oben erzwingt, um die Demokratie einer besseren Zukunft vorzubehalten. Dies ist Bolívars Ideal, für das er mit seinem Militär im Rücken mobil macht und für das er den Showdown mit Santander riskiert. Als die Konflikte eskalieren, bleibt ihm nur mehr ein Mittel. Eine letzte Diktatur gestützt auf die Armee und die Kirche, die er in seiner letzten Phase als Stabilitätsfaktor erkennt. Doch seine letzte Diktatur kostet den Präsidenten die letzten Sympathien. Vor allem als das Kabinett des vermeintlichen Erzrepublikaners den Willen zeigt, einen europäischen Prinzen als Nachfolger zu importieren. Im Dezember 1829 legt Bolívar schließlich alle Ämter nieder und beginnt nur wenige Monate später, todkrank und verarmt, seine letzte Reise über den Magdalena-Fluss. Bolívar ist nur mehr ein Schatten seiner selbst. Mit 47 Jahren sieht er aus wie ein Greis. Er leidet an Tuberkulose im Endstadium. Amerika ist unregierbar. Jene, die der Revolution dienen, pflügen die Meere, formuliert er auf seinem Totenbett. Am 17. Dezember 1830 stirbt er in der karibischen Küstenstadt Santa Marta, im Haus eines Spaniers. Teil 15 der Reihe Große Frauen und Männer der Weltgeschichte porträtiert das Leben von Abraham Lincoln, Charles Darwin, Richard Wagner und Giuseppe Verdi. Damit Sie keine Ausgabe verpassen, können Sie CD Wissen unter www.hörkiosk.de abonnieren oder als Sammeledition bestellen. Selbstverständlich sind auch einzelne Ausgaben erhältlich. Weitere Informationen finden Sie im beiliegenden Booklet. Sprecher dieses Hörmagazins ist Achim Höppner. Redaktion und Produktion Audiomedia Verlag München. Aufnahme und Regie Airplay Entertainment. CD Wissen bedankt sich fürs Zuhören.